Als nun alle die Arbeiten, die Salomo für den Tempel Jahwes fertigen ließ, vollendet waren, brachte Salomo die Weihgeschenke seines Vaters hinein und legte das Silber und das Gold und alle die Geräte in die Schatzkammern des Tempels Gottes. Damals versammelte Salomo die Vornehmsten Israels und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der israelitischen Geschlechter, nach Jerusalem, um die Lade mit dem Gesetze Jahwes aus der Stadt Davids, das ist Zion, hinaufzubringen. Da versammelten sich zum König alle Männer Israels im Monat Etanim, am Feste, das ist der siebente Monat. Da kamen alle die Vornehmsten Israels herzu, und die Leviten nahmen die Lade auf und brachten die Lade hinauf, samt dem Offenbarungszelt und allen den heiligen Geräten, die sich im Zelte befanden, die brachten die levitischen Priester hinauf. Der König Salomo aber und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm eingefunden hatte, standen vor der Lade, indem sie Schafe und Rinder opferten, so viele, dass man sie nicht zählen, noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Lade mit dem Gesetze Jahwes an ihren Ort, in den Hinterraum des Gebäudes, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Kerube. Denn die Kerube hielten die Flügel ausgebreitet über den Ort der Lade, und so bedeckten die Kerube die Lade und ihre Stangen von oben her. Und die Stangen waren so lang, dass ihre Spitzen vom Heiligen, von dem Platze vor dem Hinterraum aus, gesehen werden konnten, draußen aber waren sie nicht sichtbar. Und sie blieben da selbst bis auf den heutigen Tag. In der Lade war nichts außer den beiden Tafeln, die Mose am Horeb hineingetan hatte, den Tafeln des Bundes, den Jahwe mit den Israeliten schloss, als sie aus Ägypten zogen. Als aber die Priester das Heiligtum verließen, denn alle Priester, die zugegen waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen, und die levitischen Sänger insgesamt, Asaf, Heman, Jedutun nebst ihren Söhnen und Brüdern, standen in Byssus gekleidet mit Zimbeln, Hafen und Zithern östlich vom Altar, und bei ihnen 120 Priester, welche Trompeten bliesen, es hatten aber die Trompeter und die Sänger gleichzeitig und einstimmig anzuheben, Jahwe zu rühmen und ihm zu danken, so wie man also die Trompeten und Zimbeln und die übrigen Musikinstrumente und den Lobpreis Jahwes, denn er ist gütig, denn ewig wert seine Gnade erschallen ließ, da wurde der Tempel Jahwes von einer Wolke erfüllt, dass es den Priestern um der Wolke willen unmöglich war, hinzutreten, um Dienst zu tun, denn die Herrlichkeit Jahwes erfüllte den Tempel Gottes.